varit med tann i Norte. Ponne är Norte, vet du vad? Svarig krysset bondes land. Och där står fästet här. Skinheads Niedersachsen. Niemals Haare wachsen lassen. Skinheads Niedersachsen. Keine Kraft ist uns gewachsen. An der Küste auf dem Deich, in der Heide der Natur. An Traditionen sind wir reich, und dieses Lied ist unser Schwur. Skinheads Niedersachsen, niemals Haare wachsen lassen. Skinheads Niedersachsen. Keine Kraft ist uns gewachsen! Skinheads Niedersachsen! Niemals Haare wachsen lassen. Skinheads Niedersachsen. Keine Kraft ist uns gewachsen. Also das ist jetzt unser letztes Lied, aber bleibt danach noch hier, weil es gibt da noch Kaffee und Kuchen für alle da hinten. Ja, genau.